Abschnitt 11 aus Berlins Drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Eine andere Urningskneipe, die wir betreten, besteht aus 4 ziemlich großen Zimmern. Es ist schwer, Platz zu finden. Im 2. und 4. Raum stehen Klaviere, in dem einen trägt die Engeln die neuesten Lieder vor, in dem anderen wird getanzt, nicht Mann und Weib, sondern Mann und Mann. Sie tanzen mit sichtlicher Hingebung. Der weibliche Teil schmiegt sich schmachtend dem männlichen Partner an. Die schlechte Musik materialisiert sich förmlich in ihnen. Wenn der Klavierspieler abbricht, scheint es, als ob sie aus Melodien trunkener Tonseligkeit zu rauer Wirklichkeit erwachen. Besonders eigenartig sind die Kaffeegesellschaften, wie sie nicht selten in diesen Lokalen stattfinden. Der Wirt, der Couplet-Sänger oder irgendein Stammgast feiern ihren Geburtstag und haben diesem Fest zu Ehren ihre Freundinnen zu sich gebeten. Zur festgesetzten Nachmittagsstunde erscheinen die Gäste, meist Urninge des Handwerker- und Arbeiterstandes. Jeder überreicht dem Geburtstagskinde ein Angebinde, eine selbstgefertigte Handarbeit, eine Probe eigener Kochkunst, ein paar künstliche oder natürliche Blumen. Die Begrüßungen sind sehr lebhaft, zierliche Knickse und Verbeugungen, denen sittsame Freundschaftsküsse auf die Wange folgen. Wie sie sich dann drehen und zieren, sich Schmeicheleien sagen, das Herausziehen der Hutnadel, das Aufraffen des Rockes, das Zurechtziehen der Taille, das Hinlegen der nicht vorhandenen Schleppe markieren, sich dann endlich mit den Worten »Haben Sie schon gehört, meine Teure?« niederlassen, alles das ist von schwer zu schildernder Drolligkeit. Einzelne Honoratioren, wie die Baronin, die Direktorin, die Chambre Separeche, werden besonders freudig und respektvoll begrüßt, die zu spät kommenden mit launigen Scheltworten empfangen. Eine Stunde später, als man geladen, sitzt alles bei Tisch, und während sich nun ein Schnattern und Plappern, ein Lachen, Juchzen und Kreischen in so verwirrendem Durcheinander erhebt, dass einem männlichen Gaste Angst und Bange werden kann, verschwinden mit erstaunlicher Geschwindigkeit Berge von Kuchen und Ströme von Kaffee. Nachdem den Sprech- und Kauwerkzeugen einigermaßen Genüge geschehen, werden die mitgebrachten Handarbeiten hervorgeholt, man häkelt, strickt, stickt und näht. Zugleich aber tragen die künstlerischen Kräfte, welche in Urningsgesellschaften selten fehlen, mit Gesängen, Deklamationen und Vorträgen zur Unterhaltung bei. Ihren Höhepunkt aber erreicht die Stimmung, wenn das Geburtstagskind unter lautem Beifall aller von einem der Gäste graziös zum Flügel geleitet wird und in wohllautendem Alt mit ebenso viel Sehnsucht als Unwahrscheinlichkeit sein Lieblingslied »Ach, wenn ich doch ein Räuber wär«, zum Besten gibt. Kein Missklang trübt das harmlose Treiben weniger flüchtiger Stunden, bis die Abendbrotzeit die muntere Schar wieder in alle Winde verscheucht. Wer zum ersten Male den Gesprächen in diesen Kneipen lauscht, wird erstaunt sein über die große Zahl weiblicher, oft sehr absonderlicher Namen, die an sein Ohr dringen. Bald wird er gewahr, dass es sich um Spitznamen handelt, welche die Gäste sich untereinander beilegen. Die Gründe dieser verbreiteten Sitte sind verschiedene. Einmal verschweigen die meisten Personen, die sich hier einfinden, begreiflicherweise ihre wahren Namen, so dass die anderen im Bedürfnis, sich über sie zu unterhalten, zu selbstgewählten Bezeichnungen greifen. Außerdem fühlt man instinktiv, dass die Anrede »Herr so und so« bei vielen, keineswegs bei allen, in so starkem Gegensatz zu ihrem femininen Wesen steht, und endlich bietet sich in der Wahl dieser Necknamen eine gute Gelegenheit, den ja auch gerade im Berliner tief verwurzelten Drang nach Scherz und Humor zu befriedigen. In vielen, namentlich virileren Urningskreisen ist der Gebrauch derartiger weiblicher Spitznamen übrigens verpönt. Viele dieser Namen sind lediglich weibliche Umgestaltungen der entsprechenden männlichen Vornamen. So wird aus Paul Paula, aus Fritz Frieda, aus Erich Erika, aus Georg Georgette, aus Theodor Dorchen oder Thea, aus Otto, Ottilie oder auch Otero. In einem Berliner Urningsliede, in welchem geschildert wird, wie die Mutter auf die Nachricht, ihr Sohn sei pervers, in großer Besorgnis zu ihm eilt und dieser sie beruhigt, indem er ihr, als Zeugnis seiner Normalität, die an ihn gerichteten Liebesbriefe vorzeigt, welche die Unterschrift Luise tragen, heißt es am Schlusse: Beim Abschiedskuss an meiner Tür, da dachte ich dann still bei mir, wie gut, liebe Mutter, dass du nicht weißt, dass meine Luise Ludwig heißt. Oft sind diese weiblichen Namen noch mit Unterscheidungszusätzen verbunden. So gibt es eine Näsenjuste, eine Schmalzjuste, eine Klammerjuste, Klamottenjuste, Handschuhjuste und Blumenjuste, eine lange Anna, Ballhaus-Anna und blaue Plüsch-Anna, eine Hundelotte und eine Quietschlotte, eine Spitzen-Karoline und eine Umsturz-Karoline, weil er durch seine lebhaften Armbewegungen jeden Abend mindestens ein Glas Bier umstürzen soll, eine Butterrike, eine Käse-Clara, eine Lause-Paula, eine Harfen-Jule und eine Totenkopf-Marie. Viele Urninge erhalten altdeutsche Beinamen, wie Hildegarde, Kunigunde, Thusnelda, Schwanhilde und Adelheid oder klangvolle Adelsnamen wie Walli von Trauten, Bertha von Brunneck, Asta von Schönermark oder noch hochtönendere. So findet man in diesen Kneipen neben der Markgräfin, der Landgräfin, der Burggräfin und der Kurfürstin, weil sie in der Markgrafen, Landgrafen, Burggrafen und Kurfürstenstraße wohnen, die Marquise de la Place d'Alexandre, wohnt am Alexanderplatz, die Herzogin von Aschaffenburg, die Herzogin d'Angoulême, die Großfürstin Olga, die Königin Natalie, die Carmen Silva, die Kaffeekönigin, die Polenkönigin, die Oberstallmeisterin, die Exzellenzfrau, die Kaiserin Messalina und die Kaiserin Katharina. Manche führen ihren Namen von ihrem Beruf. So wird ein urnischer Balletttänzer Jettchen Hebezee, ein Damenschneider Jenny Fischbein und ein Damenkomiker Pocahontas die hinterindische Nachtigall genannt. Ich bemerke, dass sämtliche hier angeführten Spitznamen von zwei Gewährsmännern innerhalb kurzer Zeit in einem einzigen Berliner Urningslokal gesammelt wurden. Von Beinamen, die der Zoologie entstammten, fanden sie unter anderem die Schweizer Kuh, das Meerschweinchen, die Gipskatze, weil er sich stark pudert, die Krückente, die Ententritsche, weil er beim Gehen watschelt, die schwarze Henne, die Nebelkrähe, die Spitzmaus, die Brillenschlange und die Kreuzspinne. Von botanischen Bezeichnungen das Blaufeilchen, das Apfelröschen, das Reseda-Köpfchen, Paprika, auch Paprika genannt, die Rosine und die Weintraube, weil er so leicht gerührt ist. Mit großer Vorliebe wird den Titeln oder hervorstechenden Eigenschaften ein Inn oder Sche oft in sehr origineller Weise angehängt. Der Direktor wird zur Direktorin, der Geheimrat zur Geheimrätin, der Rechtsanwalt heißt die Anwaltsche. Ein vornehmer Urning, der mit seinen Freunden häufig im Chambre séparée speisen soll, heißt die Chambre séparée. Ein anderer, der viel das Sonnenbad besucht, die Lichtluftbadsche, während ein Klavierspieler die Klaviersche, einer, der sich stark schminkt, die Zinnobersche und ein Elektrotechniker, kurzweg die Elektrische, genannt wird. Eine Gruppe für sich bilden die Soldatentanten, welche vielfach ihre Spitznamen nach denjenigen Truppenteilen bekommen, für die sie sich besonders interessieren. So gibt es eine Ulanenjuste, eine Dragonerbraut, eine Kürassier-Anna, eine Kanoniersche, ja sogar eine Schießschulsche, der seinen Namen davon führt, weil er mit Vorliebe die Wirtschaften in der Umgegend der Schießschule aufsucht. Von anderen Berliner Spitznamen, die weniger leicht zu rubrizieren sind, erwähne ich noch Minnehaha, das lächelnde Wasser, Rebecca, die Mutter der Kompanie, Anita mit dem Giftzahn, Cleo, die Marode, Trautchen Hundgeburt, die heilige Berillis, die Genossin meiner Schmach, die freie Schweizerin, die gute Partie, die hohe Frau, die Rollmops-Tante, Susanne in der Wanne, die weiße Wand, pudert sich stark, Rotundelein, Lokusblume. Namen zweier Urninge, denen man nachsagt, dass sie öfter als notwendig die Bedürfnisanstalten aufsuchen. Das Waldmensch, die Mutter Wolfen, Violetta, Aurora, Melita, Rosaura, Cassandra, Gulasch, die Ahnfrau, die Grabesbraut, der Abendstern und die Morgenstunde, weil er Gold im Munde, nämlich mit Goldplomben versehene Zähne hat. Auch die Oranierinnen führen in ihren Kreisen, besonders auch in ihren Lokalen, deren es ebenfalls eine Reihe gibt, analoge Namen. Nur findet man bei ihnen im Gegensatz zu den Männern meist einfache Vornamen, selten Beinamen, die sich auf irgendeine besondere Eigenschaft ihrer Trägerin beziehen. Bevorzugt werden einsilbige Namen wie Fritz, Heinz, Max, Franz, namentlich Hans. Doch findet man auch solche, die Arthur, Edmund, Theo, Oskar, Roderich, Rudolf genannt werden. Merkwürdig viele Namen von Oranierinnen sind der Geschichte und Literatur entnommen. Ich nenne von Berlinerinnen Napoleon, Nero, Cäsar, Heliogabal, Caligula, Antinous, Gregor, Carlos, Posa, Mortimer, Götz, Tasso, Egmont, Armin, Thea, Blücher, Ofterdingen, Karl Mohr, Franz Lerse, Jörn Uhl, Don Juan, Puck und Hedi Geigei. Weniger schöne Spitznamen weiblicher Urninge sind Bubi, Rollmops, Kümmelfritze und Schinken-Emil. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.